Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Thessalonicher Brief, 4. Kapitel, Vers 13 bis 18. Und nun, Brüder, möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht vor den Toten zu ihm kommen. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Gott segne dieses Wort. Hoffnung der Auferstehung. In dieser Bibelpassage hier aus dem Thessalonicher Brief, 1. Kapitel 4 bis 13, Vers 13 bis 18, lernen wir mehr über die Hoffnung der Auferstehung. Und das ist ganz wichtig im christlichen Glauben, als wir als Reuegesünder zu Christus kommen, haben wir diese Wahrheit und das ist das Fundament unseres Glaubens, die Wiederauferstehung. Und Paulus schreibt uns hier, wie wichtig das ist, dass wir diese Wahrheit verstehen. Denn wenn wir die Auferstehung nicht so verstehen, wie Paulus das hier schreibt, oder irgendwo jemand anders irgendwas anderes sagt, dann sind wir nicht auf dem richtigen Weg. Dann wissen wir, dass da was nicht stimmt. Und wir lernen hier eben, dass die Auferstehung, das ist das, was Christus für uns am Kreuz getan hat. Also er ist gestorben für unsere Sünden und dann wieder auferstanden nach 3 Tagen. Und so werden wir auch, wie alle, die eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen. Das heißt, als Reuegesünder zu ihm kommen, und ihn in und durch uns wirken lassen, durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, in unserer persönlichen Beziehung nicht nur Mut haben, sondern auch, wenn wir zum Beispiel Trauer erfahren oder ein geliebter Menschen von uns geht, dann haben wir die Hoffnung, dass wir nicht nur die Menschen eines Tages wiedersehen, wie das hier Paulus schreibt, sondern wir haben das Versprechen Gottes selber hier. Und das ist das Fundament. Also alle anderen Weltreligionen sozusagen, was immer das auch ist, haben diese Auferstehung nicht und haben diese Möglichkeit nicht. Und das gibt uns Hoffnung und Mut als Christen, die wir in Christus leben und ihn in uns wirken lassen, in unsere Herzen, dass wir nicht nur selber Trost finden, aber eben auch, wie Paulus im letzten Wort schreibt, tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Also, dass wir anderen Christen, anderen Menschen, die Christus folgen, und dies in Erinnerung rufen. Ja, vor allem auch in Trauerfällen und traurigen Situationen. Niemand ist verloren. Alle Menschen, die zu Christus kommen, eine persönliche Beziehung mit ihm haben, eingehen, sind ein für alle Mal erlöst und nehmen dann an der Auferstehung teil. Ne? Und wenn Christus kommt wieder, ja, das passiert alles, wenn Christus wiederkommt, und wenn wir, also das könnte zu jedem Zeitpunkt sein, ja, also seid wachsam da, und ihr erklärt uns das, wenn er wiederkommt, wir werden ihn wahrnehmen und werden ihn dann in der Luft zusammen mit ihm vereint sein. Und das ist nicht symbolisch, sondern das ist wirklich direkt so dargestellt. Und somit haben wir doppelte Hoffnung. Und natürlich ist es auch der Heilige Geist, der uns die Wahrheit hier in die Herzen spricht. Und lasst euch nicht beirren, hier haben wir die absolute Wahrheit von Christus nochmal anders dargestellt. Also wo er sagt, I am the way, the truth and the life. Nobody comes to the Father but through me. Das ist im Englischen, das ist, also lest das nach im Johannesevangelium 14, Vers 6 und Vers 15, Kapitel 15, Vers 5, da auch nochmal dargestellt, dass wir also unabhängig von Christus gar nichts tun können. Das ist hier nochmal im Zusammenhang zu sehen. Wir können Christus vertrauen. Er hat uns sein Wort gegeben und die Bibel ist sein Wort und das gibt uns Hoffnung und macht uns Mut. Lieber Jesus, wir danken dir für die Hoffnung der Auferstehung, die wir hier im Thessalonicher Brief lesen. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und dich als persönlich, eine persönliche Beziehung mit dir eingehen und als reuige Sünder zu dir kommen. Und dann am jüngsten Tag, wenn du wiederkommst, denn du kommst wieder, dann an der Auferstehung teilnehmen. Und das macht uns Hoffnung, tröstet uns und lasst uns gegenseitig alle, die wir zu dir kommen als Christen, uns hier gegenseitig Mut machen mit diesen Worten, die du uns gegeben hast. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.